Die Suche, in der Suche nach Leben, in der Suche nach sich selbst, in der Suche nach dem Sein. Zu suchen, wonach wir suchen, zu suchen, was wir finden, zu suchen, was erscheint. In der Suche von Tag zu Tag, von Person zu Person, ein Leben, in der Suche nach einer Form, in der Suche nach einer Zukunft. In der Suche nach dem wahren Pfad und der Fortsetzung. So wie wir sind, von einer bestimmten Art zu überleben, und wir suchen weiter nach der Zukunft. Die Straße ist lang, Mann für Mann, Kampf und Kampf, in der Suche aus Wahrheit und der Fortsetzung. In der Suche nach Leben, in der Suche nach sich selbst, in der Suche nach Design. Zu suchen, wonach wir suchen, zu suchen, was wir finden, zu suchen, was erscheint. In der Suche nach einem Fond, in der Suche nach einem Zukunft, in der Suche nach der wahren Pfad und Versetzung. Julius S. Begabt.